ab, das ist Yoshimitsu. Check das Macher-Musik-Mixtape von meinem Bruder BK ab. Blut und Kasse in der Haus. Gemischt wie das Ganze von DJ MI. Viel Spaß. Du bist müde wie Sau, doch musst früh wieder raus. Nimmst für das Geld und Familie das Übel in Kauf. Raus in die Kälte, es heißt buckeln und die Scheine machen. Doch bei Minusgraden morgens erstmal Scheiben kratzen. Jeden Tag die gleiche Scheiße und jeder Winter ist eine Plage. Keine Frage, du freust dich immer mehr auf die Feiertage. Der Chef stresst, weil er immer mehr von dir will. Weihnachtsgeschäft stresst, du willst nur nach Hause und chillen. Nach Feierabend bist du grenzlich am Ende. Problem ist, die Kids und der Rest wollen Geschenke. Jetzt stehst du schon 2 Stunden lang in der Schlange wegen so einem scheiß Superman und einer Kanne. Du fragst dich, wozu du den Mist hier nur machst. Denkst an Familie, die Kids und dein Schatz. Tankst wieder Kraft, beginnst zu lächeln, kommst zurück auf die Sachen. Denn der Sinn darin ist es, deine Liebsten glücklich zu machen. Blut und Kasse, Deutschland. Aha, aha, Deutschland. Yo, seit kurzem ist mein Album draußen. M.O.T. Du kannst es dir im Laden kaufen. M.O.T. Verschenkst deinen Liebsten, geh, lass es einfach. Noch ein Schleifchen drum, frohe Weihnachten. Seit kurzem ist mein Album draußen. M.O.T. Du kannst es dir im Laden kaufen. M.O.T. Verschenkst deinen Liebsten, geh, lass es einfach. Noch ein Schleifchen drum, frohe Weihnachten.